Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie bitte LibriVox.org. Gelesen von Gesine. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Die Nordsee 1825 bis 1826. Zweiter Zyklus. Römisch 1. Meergruß. Thalatta, Thalatta, sei mir gegrüßt, du ewiges Meer, sei mir gegrüßt 10.000 Mal aus jauchzendem Herzen, wie einst dich begrüßten 10.000 Griechenherzen, unglückbekämpfende, heimatverlangende, weltberühmte Griechenherzen. Es wogten die Fluten, sie wogten und brausten, die Sonne goss eilig herunter, die spielenden Rosenlichter, die aufgescheuchten Möwenzüge flatterten fort, laut schreiend, es stampften die Rosse, es klirrten die Schilde, und weithin erscholl es wie Siegesruf, Thalatta, Thalatta! Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer, wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser, wie Träume der Kindheit seh ich es flimmern auf deinem wogenden Wellengebiet, und alte Erinnerung erzählt mir aufs Neue von dem lieben, herrlichen Spielzeug, von all den blinkenden Weihnachtsgaben, von all den roten Korallenbäumen, Goldfischchen, Perlen und bunten Muscheln, die du geheimnisvoll bewahrst, dort unten im klaren Kristallhaus. Oh, wie hab ich geschmachtet in öder Fremde! Gleich einer welken Blume in des Botanikers blecherner Kapsel lag mir das Herz in der Brust. Mir ist, als säße ich winterlange, ein Kranker in dunkler Krankenstube, und nun verlasse ich sie plötzlich, und blendend strahlt mir entgegen der smaragdene Frühling, der Sonnengeweckte, und es rauschen die weißen Blütenbäume, und die jungen Blumen schauen mich an mit bunten, duftenden Augen, und es duftet und summt und atmet und lacht, und im blauen Himmel singen die Vöglein, Thalatta, Thalatta! Du tapferes Rückzugherz, wie oft, wie bitter oft bedrängten dich des Nordens Barbarinnen. Aus großen siegenden Augen schossen sie brennende Pfeile, mit krumm geschliffenen Worten drohten sie mir die Brust zu spalten, mit Keilschrift bejetzt zerschlugen sie mir das arme, betäubte Gehirn. Vergebens hielt ich den Schild entgegen, die Pfeile zischten, die Hiebe krachten, und von des Nordens Barbarinnen ward ich gedrängt bis ans Meer. Und frei aufatmend begrüße ich das Meer, das liebe, rettende Meer. Thalatta, Thalatta! Römisch 2. Gewitter. Dumpf fliegt auf dem Meer das Gewitter, und durch die schwarze Wolkenwand zuckt der zackige Wetterstrahl, rasch aufleuchtend und rasch verschwindend, wie ein Witz aus dem Haupte Kronions. Über das wüste wogende Wasser weithin rollten die Donner und springen die weißen Wellenrosse, die Boreas selber gezeugt mit des Erichthons reizenden Stuten, und es flattert ängstlich das Seegevögel wie Schattenleichen am Styx, die Charon abwies vom nächtlichen Kahn. Armes, lustiges Schifflein, das dort dahintanzt den schlimmsten Tanz. Aeolus schlägt ihm die flinksten Gesellen, die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen, der eine pfeift, der andere bläst. Der dritte streicht den dumpfen Brummbass, und der schwankende Seemann steht am Steuer und schaut beständig nach der Bussole, der zitternden Seele des Schiffes, und hebt die Hände flehend zum Himmel. O, rette mich, Kastor, reisiger Held! Und du, Kämpfer der Faust, Polydeukes! Römisch 3. Der Schiffbrüchige. Hoffnung und Liebe, alles zertrümmert, und ich selber, gleich einer Leiche, die grollend ausgeworfen das Meer, lieg ich am Strande, am öden, kahlen Strande, vor mir woget die Wasserwüste, hinter mir liegt nur Kummer und Elend, und über mich hin ziehen die Wolken, die formlos grauen Töchter der Luft, die aus dem Meer in Nebeleimern das Wasser schöpfen, und es mühsam schleppen und schleppen und es wieder verschütten ins Meer, ein trübes, langweiliges Geschäft und nutzlos, wie mein eigenes Leben. die Wogen murmeln, die Möwen schrillen, alte Erinnerungen wehen mich an, vergessene Träume, erloschene Bilder, qualvoll Süße tauchen hervor. Es lebt ein Weib im Norden, ein schönes Weib, königlich schön, die schlanke Zypressengestalt umschließt ein lüstern weißes Gewand, die dunkle Lockenfülle wie eine selige Nacht von dem flechtengekrönten Haupt sich ergießend, ringelt sich träumerisch süß um das süße, blasse Antlitz. Und aus dem süßen, blassen Antlitz, groß und gewaltig, strahlt ein Auge wie eine schwarze Sonne. O, du schwarze Sonne, wie oft, entzückend oft, trank ich aus dir die wilden Begeisterungsflammen und stand und taumelte, feuerberauscht. Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln um die hochgeschürzten, stolzen Lippen. Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen hauchten Worte, süß wie Mondlicht und zart wie der Duft der Rose. Und meine Seele erhob sich und flog wie ein Aar hinauf in den Himmel. Schweigt, ihr Wogen und Möwen! Vorüber ist alles, Glück und Hoffnung, Hoffnung und Liebe. Ich liege am Boden, ein öder, schiffbrüchiger Mann, und drücke mein glühendes Antlitz in den feuchten Sand. Römisch 4. Untergang der Sonne. Die schöne Sonne ist ruhig hinabgestiegen ins Meer. Die wogenden Wasser sind schon gefärbt von der dunklen Nacht. Nur noch die Abendröte überstreut sie mit goldenen Lichtern. Und die rauschende Flutgewalt drängt ans Wasser die weißen Wellen, die lustig und hastig hüpfen, wie wollige Lämmerherden, die abends der singende Hirtenjunge nach Hause treibt. Wie schön ist die Sonne! So sprach nach langem Schweigen der Freund, der mit mir am Strande wandelte, und scherzend, halb und halb wehmütig, versichert er mir, die Sonne sei eine schöne Frau, die den alten Meergott aus Convenience geheiratet. Des Tages über wandle sie freudig am hohen Himmel, purpurgeputzt und diamantenblitzend, und allgeliebt und allbewundert, von allen Weltkreaturen, und alle Weltkreaturen erfreuend, mit ihres Blickes Licht und Wärme. Aber des Abends, trostlos gezwungen, kehre sie wieder zurück in das nasse Haus, in die öden Arme des greisen Gemahls. »Glaub mir's«, setzte hinzu der Freund, und lachte und seufzte und lachte wieder, »die führen dort unten die zärtlichste Ehe. Entweder sie schlafen oder sie zanken sich, das hoch aufbraust hier oben das Meer, und der Schiffer im Wellengeräusch es hört, wie der Alte sein Weib ausschilt. Runde Metze des Weltalls! Strahlenbuhlende, den ganzen Tag glühst du für andere, und nachts für mich bist du frostig und müde.« Nach solcher Gardinenpredigt, versteht sich, bricht dann aus in Tränen die stolze Sonne und klagt ihr Elend und klingt so jammerlang, dass der Meergott plötzlich verzweiflungsvoll aus dem Bett springt und schnell nach der Meeresfläche heraufschwimmt, um Luft und Besinnung zu schöpfen. So sah ich ihn selbst, verflossene Nacht, bis an die Brust dem Meere enttauchen. Er trug eine Jacke von gelbem Flanell und eine lilienweiße Schlafmütz und ein abgewelktes Gesicht. Römisch 5. Der Gesang der Okeaniden. Abendlich blasser wird es am Meer, und einsam, mit seiner einsamen Seele, sitzt dort ein Mann auf dem kahlen Strand und schaut todkalten Blickes hinauf nach der weiten, todkalten Himmelswölbung und schaut auf das weite, wogende Meer, und über das weite, wogende Meer, Lüftesegler, ziehen seine Seufzer und kehren zurück, trübselig, und hatten verschlossen gefunden das Herz, wohin sie ankern wollten. Und es stöhnt so laut, dass die weißen Möwen, aufgescheucht aus den sandigen Nestern, ihn herdenweiß umflattern, und er spricht zu ihnen die lachenden Worte. Schwarzbeinigte Vögel, mit weißen Flügeln meerüberflatternde, mit krummen Schnäbeln Seewassersaufende und tranigtes Robbenfleisch fressende, euer Leben ist bitter wie eure Nahrung. Ich aber, der Glücklichste, koste nur Süßes. Ich koste den süßen Duft der Rose, der mondscheingefütterten Nachtigallbraut. Ich koste noch süßeres Zuckerbackwerk, gefüllt mit geschlagener Sahne. Und das Allersüßeste koste ich, süße Liebe und süßes Geliebtsein. Sie liebt mich, sie liebt mich, die holde Jungfrau. Jetzt steht sie daheim am Erker des Hauses und schaut in die Dämmerung hinaus, auf die Landstraß, und horcht und sehnt sich nach mir, wahrhaftig. Vergebens späht sie umher und sie seufzet, und seufzend steigt sie hinab in den Garten und wandelt in Duft und Mondschein und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen, wie ich, der Geliebte, so lieblich bin und so liebenswürdig, wahrhaftig. Nachher im Bette, im Schlafe, im Traum, umgaukelt sie selig mein teures Bild. Sogar des Morgens beim Frühstück, auf dem glänzenden Butterbrote, sieht sie mein lächelndes Antlitz, und sie frisst es auf vor Liebe, wahrhaftig. Also prahlt er und prahlt er, und zwischendurch schrillen die Möwen wie kaltes, ironisches Kichern. Die Dämmerungsnebel steigen herauf, aus violettem Gewölk unheimlich, schaut hervor der grasgelbe Mond. Hoch aufrauschen die Meereswogen und tief aus hoch aufrauschendem Meer. Wehmütig wie flüsternder Windzug tönt der Gesang der Okeaniden, der schönen, mitleidigen Wasserfrauen, vor allen vernehmbar die liebliche Stimme der silberfüßigen Peleus-Gattin, und sie seufzen und singen. O du Tor, du prahlender Tor, du Kummergequälter! Dahingemordet sind alle deine Hoffnungen, die tändelnden Kinder des Herzens. Und ach, dein Herz, Nioben gleich, versteinert vor Gram. In deinem Haupte wird's Nacht, und es zucken hindurch die Blitze des Wahnsinns, und du prahlst vor Schmerzen. O Tor, du prahlender Tor! Halsstarrig bist du wie dein Ahnherr, der hohe Titane, der himmlisches Feuer den Göttern stahl und den Menschen gab, und Geier gequälet, Felsen gefesselt, Olymp auftrotzte und trotzte und stöhnte, dass wir es hörten im tiefen Meer und zu ihm kamen mit Trostgesang. O Tor, du prahlender Tor! Du aber bist ohnmächtiger noch, und es wäre vernünftig, du ehrtest die Götter und trügest geduldig die Last des Elends und trügest geduldig so lange, bis Atlas selbst die Geduld verliert und die schwere Welt von den Schultern abwirft in die ewige Nacht. So scholl der Gesang der Okeaniden, der schönen, mitleidigen Wasserfrauen. Bis lautere Wogen ihn überrauschten, hinter die Wolken zog sich der Mond, es gähnte die Nacht. Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte. Römisch 6. Die Götter Griechenlands. Vollblühender Mond, in deinem Licht wie fließendes Gold erglänzt das Meer. Wie Tagesklarheit, doch dämmerig verzaubert, liegt's über der weiten Strandesfläche, und am hellblauen, sternlosen Himmel schweben die weißen Wolken wie kolossale Götterbilder von leuchtendem Marmor. Nein, nimmermehr, das sind keine Wolken, das sind sie selber, die Götter von Hellas, die einst so freudig die Welt beherrschten, doch jetzt, verdrängt und verstorben, als ungeheure Gespenster dahinziehen am mitternächtlichen Himmel. Staunend und seltsam geblendet betrachte ich das lustige Pantheon, die feierlich stummen, grauenhaft bewegten Riesengestalten. Der dort ist Kronion, der Himmelskönig, schneeweiß sind die Locken des Haupts, die berühmten Olympos-erschütterten Locken. Er hält in der Hand den erloschenen Blitz, in seinem Antlitz liegt Unglück und Gram, und doch noch immer der alte Stolz. Das waren bessere Zeiten, o Zeus, als du dich himmlisch ergötzest an Knaben und Nymphen und Hekatomben. Doch auch die Götter regieren nicht ewig, die Jungen verdrängen die Alten, wie du einst selber den greisen Vater und deine Titanenöhme verdrängt hast. Jupiter Parricida! Auch dich erkenne ich, stolze Juno. Trotz all deiner eifersüchtigen Angst hat doch eine andere das Zepter gewonnen, und du bist nicht mehr die Himmelskönigin. Und dein großes Aug ist erstarrt, und deine Lilienarme sind kraftlos. Und nimmermehr trifft deine Rache die gottbefruchtete Jungfrau und den wundertätigen Gottessohn. Auch dich erkenne ich, Pallas Athene. Mit Schild und Weisheit konntest du nicht abwehren, das Götterverderben? Auch dich erkenne ich, auch dich, Aphrodite, einst die Goldene, jetzt die Silberne. Zwar schmückt dich noch immer des Gürtels Liebreiz, doch graut mir heimlich vor deiner Schönheit und wollt mich beglücken, dein gütiger Leib, wie andere Helden, ich stirbe vor Angst. Als Leichengöttin erscheinst du mir, Venus Libitina. Nicht mehr mit Liebe blickt nach dir, dort der schreckliche Ares. Es schaut so traurig Phöbus Apollo, der Jüngling. Es schweigt seine Leier, die so freudig erklungen beim Göttermahl. Noch trauriger schaut Hephaistos. Und wahrlich, der Hinkende, nimmermehr fällt erheben ins Amt und schenkt geschäftig in der Versammlung den lieblichen Nektar. Und längst ist erloschen das unauslöschliche Göttergelächter. Ich hab euch niemals geliebt, ihr Götter, denn widerwärtig sind mir die Griechen und gar die Römer sind mir verhasst. Doch heilges Erbarmen und schauriges Mitleid durchströmt mein Herz, wenn ich euch jetzt da oben schaue. Verlassene Götter, tote, nachtwandelnde Schatten, Nebelschwache, die der Wind verscheucht. Und wenn ich bedenke, wie feig und windig die Götter sind, die euch besiegten, die neuen, herrschenden, tristen Götter, die Schadenfreuen im Schafspelz der Demut, oh, da fasst mich ein düsterer Groll, und brechen möchte ich die neuen Tempel und kämpfen für euch, ihr alten Götter, für euch und euer gutes ambrosisches Recht und vor euren hohen Altären, den wiedergebauten, den opferdampfenden, möchte ich selber knien und beten und flehend die Arme erheben. Denn immerhin, ihr alten Götter, habt ihr es auch ehemals im Kämpfen der Menschen stets mit der Partei der Sieger gehalten. So ist doch der Mensch großmütiger als ihr. Und im Götterkämpfen halte ich es jetzt mit der Partei der besiegten Götter. Also sprach ich, und sichtbar erröteten droben die blassen Wolkengestalten und schauten mich an wie Sterbende, Schmerzen verklärt, und schwanden plötzlich. Der Mond verbarg sich eben hinter Gewölk, das Dunkle heranzog. Hoch aufrauschte das Meer, und siegreich traten hervor am Himmel die ewigen Sterne. Römisch 7. Fragen. Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer, steht ein Jünglingmann. Die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, und mit düstern Lippen fragt er die Wogen: O, löst mir die Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere, arme, schwitzende Menschenhäupter. Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Es murmeln die Wogen ihr ewiges Gemurmel. Es weht der Wind, es fliehen die Wolken. Es blicken die Sterne gleichgültig und kalt. Und ein Narr wartet auf Antwort. Römisch 8. Der Phönix. Es kommt ein Vogel geflogen aus Westen, er fliegt gen Osten, nach der östlichen Gartenheimat, wo Spezereien duften und wachsen und Palmen rauschen und Brunnen kühlen, und fliegend singt der Wundervogel. Sie liebt ihn, sie liebt ihn, sie trägt sein Bildnis im kleinen Herzen und trägt es süß und heimlich verborgen und weiß es selbst nicht. Und im Traume steht er vor ihr, sie bittet und weint und küsst seine Hände und ruft seinen Namen, und rufend erwacht sie und liegt erschrocken und reibt sich verwundert die schönen Augen. Sie liebt ihn, sie liebt ihn. An den Mastbaum gelehnt, auf dem hohen Verdeck, stand ich und hört des Vogels Gesang. Wie schwarzgrüne Rosse mit silbernen Mähnen sprangen die weißgekräuselten Wellen. Wie Schwänenzüge schifften vorüber mit schimmernden Segeln die Helgolander, die kecken Nomaden der Nordsee. Über mir in dem ewigen Blau flatterte weißes Gewölk und prangte die ewige Sonne. Die Rose des Himmels, die feuerblühende, die freudvoll ins Meer sich bespiegelte. Und Himmel und Meer und mein eigenes Herz ertönen im Nachhall. Sie liebt ihn, sie liebt ihn. Römisch 9. Im Hafen. Glücklich der Mann, der den Hafen erreicht hat und hinter sich ließ das Meer und die Stürme und jetzt so warm und ruhig sitzt im guten Ratskeller zu Bremen. Wie doch die Welt so traulich und lieblich im Römerglas sich widerspiegelt und wie der wogende Mikrokosmos sonnig hinabfließt ins durstige Herz. Alles erblicke ich im Glas, alte und neue Völkergeschichte, Türken und Griechen, Hegel und Gans, Zitronenwälder und Wachtparaden, Berlin und Schilder und Tunis und Hamburg, vor allem aber das Bild der Geliebten, das Engelköpfchen auf Rheinwein-Goldgrund. Oh, wie schön bist du, Geliebte, du bist wie eine Rose. Nicht wie die Rose von Schiras, die hafisbesungene Nachtigallbraut, nicht wie die Sonne von Saron, die heilig-rote Propheten gefeierte. Du bist wie die Rose im Ratskeller zu Bremen. Das ist die Rose der Rosen, je älter sie wird, je lieblicher blüht sie. Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt, er hat mich begeistert, er hat mich berauscht. Und hielt mich nicht fest am Schopfe fest, der Ratskellermeister von Bremen, ich wäre gepurzelt. Der brave Mann, wir saßen beisammen und tranken wie Brüder, wir sprachen von hohen, heimlichen Dingen, wir seufzten und sanken uns in die Arme, und er hat sich bekehrt zum Glauben der Liebe. Ich trank auf das Wohl meiner bittersten Feinde, und allen schlechten Poeten vergab ich, wie einst mir selber vergeben soll werden. Ich weinte vor Andacht, und endlich erschlossen sich mir die Pforten des Heils, wo die 12 Apostel die heil'gen Stückfässer schweigend predigen und doch so verständlich für alle Völker. Das sind Männer, unscheinbar von außen, in hölzernen Röcklein, sind sie von innen schöner und leuchtender, denn all die stolzen Leviten des Tempels und des Herodes Trabanten und Höflinge, die Goldgeschmückten, die Purpurgekleideten, hab ich doch immer gesagt, nicht unter ganz gemeinen Leuten, nein, in der allerbesten Gesellschaft lebte beständig der König des Himmels. Halleluja! Wie lieblich umwehen mich die Palmen von Bethel! Wie duften die Myrren von Hebron! Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude! Und meine unsterbliche Seele taumelt, und ich taumle mit ihr, und taumelnd bringt mich die Treppe hinauf ans Tageslicht der brave Ratskellermeister von Bremen. Du braver Ratskellermeister von Bremen! Siehst du auf den Dächern der Häuser sitzen die Engel und sind betrunken und singen. Die glühende Sonne dort oben ist nur eine rote, betrunkene Nase, die Nase des Weltgeists. Und um die rote Weltgeistnase dreht sich die ganze betrunkene Welt. Römisch 10, Epilog. Wie auf dem Felde die Weizenhalmen, so wachsen und wogen im Menschengeist die Gedanken, aber die zarten Gedanken der Liebe sind wie lustig dazwischenblühende, rot und blaue Blumen. Rot und blaue Blumen, der mürrische Schnitter verwirft euch als nutzlos. Hölzerne Flegel zerdreschen euch höhnend, sogar der halblose Wanderer, den euer Anblick ergötzt und erquickt, schüttelt das Haupt und nennt euch schönes Unkraut. Aber die ländliche Jungfrau, die Kränzewinderin, verehrt euch und pflückt euch und schmückt mit euch die schönen Locken. Und also geziert eilt sie zum Tanzplatz, wo Pfeifen und Geigen lieblich ertönen, oder zur stillen Buche, wo die Stimme des Liebsten noch lieblicher tönt als Pfeifen und Geigen. Ende von Die Nordsee 1825 bis 1826, zweiter Zyklus. Dies ist das Ende vom Buch der Lieder von Heinrich Heine.